Erster ein Mann, der oft bestraft wurde, aber trotzdem stur bleibt, wird plötzlich unwiederbringlich zerstört werden. Zweiter, wenn viele gerechte Menschen da sind, freut sich das Volk, aber wenn ein gottloser Mensch herrscht, leidet das Volk. Dritter, wer Weisheit liebt, macht seinem Vater Freude, aber wer sich mit Prostituierten einlässt, verschwendet sein Vermögen. Vierter, ein König, der gerecht handelt, gibt dem Land Stabilität, aber wer viele Steuern sammelt, zerstört es. Fünfter, ein Mann, der seinem Nächsten schmeichelt, stellt ihm eine Falle. Sechster, die Sünde eines bösen Menschen ist eine Falle für ihn, aber der gerechte Mensch kann sich freuen und glücklich sein. Siebter, der gerechte Mensch kümmert sich um die Rechte der Armen, aber der gottlose Mensch versteht Gerechtigkeit nicht. Achter, Spötter bringen eine Stadt in Aufruhr, aber weise Menschen beruhigen den Zorn. Neunter, wenn ein weiser Mensch mit einem Narren streitet, wird der Narr wütend und lacht, aber es gibt keine Ruhe. Zehnter, gewalttätige Menschen hassen den ehrlichen Menschen, aber die Aufrichtigen beschützen ihn. Elfter, ein Narr lässt seinen ganzen Ärger heraus, aber ein weiser Mensch beruhigt ihn am Ende. Zwölfter, wenn ein Herrscher auf Lügen hört, werden alle seine Diener gottlos sein. Dreizehnter, der Arme und der Unterdrücker begegnen sich, aber der Herr gibt beiden das Augenlicht. Vierzehnter, ein König, der den Armen Treugerechtigkeit widerfahren lässt, wird immer einen sicheren Thron haben. Fünfzehnter, Züchtigung und Ermahnung bringen Weisheit, aber ein ungezogener Junge bringt seiner Mutter Schande. Sechzehnter, wenn die Zahl der gottlosen Menschen wächst, nimmt auch die Sünde zu, aber die Gerechten werden ihren Untergang sehen. Siebzehnter, erziehe deinen Sohn, dann wird er dir Freude bereiten und dich glücklich machen. Achtzehnter, wenn es keine göttliche Führung gibt, wird das Volk ungezügelt, aber glücklich ist, wer das Gesetz befolgt. Neunzehnter, ein Diener lässt sich nicht nur mit Worten erziehen, denn er versteht sie zwar, aber er handelt nicht danach. Zwanzigster, wenn du jemanden siehst, der zu schnell spricht, gibt es für einen Narren mehr Hoffnung als für ihn. 21. Wenn jemand seinen Diener von klein auf verwöhnt, wird dieser am Ende wie ein Herr sein wollen. 22. Ein zorniger Mann verursacht Streit, und ein hitziger Mensch begeht viele Sünden. 23. Der Hochmut eines Menschen wird ihn demütigen, aber der Bescheidene wird Ehre bekommen. 24. Wer mit einem Dieb teilt, schadet sich selbst, er hört den Fluch, aber er zeigt den Dieb nicht an. 25. Angst vor Menschen bringt einen zu Fall, aber wer dem Herrn vertraut, wird beschützt. 26. Viele suchen die Gunst eines Herrschers, aber die Gerechtigkeit eines Menschen kommt vom Herrn. 27. Wer Unrecht tut, ist für die Gerechten abscheulich, und wer ehrlich lebt, ist für die Gottlosen abscheulich.